ich mich verlieh in schwerer Zeit, und Jesus Christus führt mich heim mit Worten voller Weisheit. Lass dich ein. Und wenn nach Stunden großer Zweifel der Herr ganz nah mir scheint zu sein, mit Worten voller Weisheit, lass dich ein. Lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein. Es sind Worte voller Weisheit, lass dich ein. Und wenn ein Mensch im Herz gebrochen lebt unter uns für sich allein, es gibt eine Antwort, lass dich ein. Auch für jene, die sich trennen wollen, wird noch immer eine Chance sein. Ihr braucht sie nur ergreifen, lass dich ein. Lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein. Es sind Worte voller Weisheit, lass dich ein. Lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein. Es sind Worte voller Weisheit, lass dich ein. Sein. Es scheint dir bis zum Morgen, lass dich ein. Ich wache ab von Klängen, es können doch nur Gottes Worte sein. Worte voller Weisheit, lass dich ein. Lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein. Es sind Worte voller Weisheit. Lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein, lass dich ein. Es sind Worte voller Weisheit, lass dich ein.